Die Abreibung. Die Abreibung. Vorführung eines Videos. So da. Jetzt kommt er aus dem Haus. Freiwillig. Im letzten Augenblick sozusagen. Die waren drauf und dran, den rauszuholen. Wie die gebrüllt haben und getobt. Alle Scheiben natürlich zerdeppert und dabei ist das Mikrofon kaputt gegangen. Deshalb kein Ton jetzt hier auf dem Film. So, da sieht man ihn, da hat er die Brille noch auf. Und wie er die Arme hochstreckt. Ruft irgendwas, aber man hat kein Wort verstanden bei dem Lärm. Später, aber das kommt noch. So, jetzt da oben rechts im Fenster, direkt neben dem Erker. Man muss genau hinsehen, da kann man sie erkennen. Seine Frau. Was sie mit der gemacht haben nachher? Auweia. Naja. So, und jetzt sieht man ihn nicht mehr, nur die Menge. Stangen, Latten. Und der da sogar einen Vorschlag macht. Und der da vorne im Bild da links, ein Wagenheber. So, und von dieser Position, dieser Perspektive aus, ich bin schnell vorausgelaufen, da rennt er direkt auf die Kamera zu. Truppe gleich hinter ihm, treibt ihn sozusagen. Und da, seht ihr, bleibt da stehen, dreht sich rum. Und das glaubt man nicht. Alle halten, wie auf Kommando. Sagt, ruft irgendwas. Ich glaub sowas wie könnt ihr denn? Ich hab euch doch. Na, geht aber unter in dem Gebrüll. Und später ruft er noch KZ. Ja, hab ich gehört, dass im KZ gewesen wäre, damals. Da hätte er reingehört, wird zurückgebrüllt. Naja. So, und da rennt er weiter. Die Menge direkt hinter ihm, auf seinen Fersen sozusagen. Erst habe ich von der Mauer runtergefilmt. Da, da hat er die Brille schon verloren. So, und da kriegt er den ersten Schlag ins Kreuz. Und da noch einen und da noch einen. Wie viel ihn da treiben? Naja, so 150 schätze ich oder 200. Und in den Fenstern rings um das Publikum stehen in den Türen, auf den Balkons, da sieht man's. Klatschen, brüllen, schreien. Endlich Drecksau, Schwein und gibt ihm eine ordentliche Abreibung. Da blutet er schon. Naja. So, und das ist jetzt aus dem Fenster im zweiten Stock herausgefilmt, im Haus direkt am Parkplatz. Sind schon kräftig dabei. Sogar die Frauen. Guck mal, die da, die Schwatte, schmeißen richtig Wackermann. Und immer doller. Und eingetöst. Die beiden Haufen da, wo sie die Steine wegnehmen, Pflaster für die Fußgängerzone vorgesehen. Wie die schmeißen. Guck mal den da. Guck mal den da. Und die. Und ein Gebrüll. Da hat keiner mehr sein eigenes Wort verstanden. Naja. So, und da liegt er jetzt da vor dem Mäuerken. Ich geh ganz nah ran. Ja? Ja, das hab ich gezoomt. Also, wer jetzt wegsehen will. Da liegt er. Schlimm, wa? Blutiger Brocken. Hat noch lange so gezuckt. Naja. So, und dann plötzlich alles vorbei. Totenstille. Wirklich Totenstille. Die meisten sind einfach nach Hause gegangen. Nur ein paar noch in der Kneipe. Und die sind dann später nochmal an sein Haus. Und rein diesmal. Seine Frau war da noch drin. Dass die nicht eher abgehauen ist? Naja.